Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast über Podcasts. Podcast, was ist das eigentlich? Also von mir bekommst du darauf keine Antwort. Fucking Google it. Oder bleib auf der Podcast-Seite, auf meinem Blog und zieh dir die Videos rein, die ich dazu auf diese Seite hier eingebettet habe. Was du hier von mir zu hören bekommst, ist eigentlich nichts anderes als eine Aufgabenstellung, beziehungsweise mehrere Aufgabenstellungen. Also hör gut zu, spitz die Ohren, denn ich sag's nur einmal, oder spiel das Ganze einfach nochmal ab. Erstens. Schau dir die Videos an, die beschreiben, was ein Podcast ist. Bitte benutze dabei die Kopfhörer, damit du die anderen nicht störst. Zweitens. Schau dir an, wie du ein Podcast auf einen Blog einbettest und erstelle nun selbst einen Podcast und tue alles, was dafür nötig ist. Hilfe findest du auf der eingebetteten PowerPoint-Präsentation. An dieser Stelle ein Hinweis. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, stimmt so nicht. Also es ist nicht vollkommen falsch. Vor allen Dingen die Aufgaben sind bitte immer noch sehr ernst zu nehmen und auch zu bearbeiten. Was ich sagen will, ist, dass das, was wir hier gerade gehört haben, im engeren Sinne eigentlich gar kein Podcast ist, sondern einfach nur eine Audiodatei, die du gerade abgespielt hast. Nun also ein kleiner Zusatz zur Aufgabe 2, den du beachten sollst, wenn du deinen Podcast erstellst. Dieser Hinweis betrifft also den Inhalt für dein zu erstellendes Podcast. Erkläre, warum das, was ich gerade sage und was du hörst, kein Podcast ist und warum das so ist, beziehungsweise halt nicht so ist, indem du erklärst, was ein Podcast eigentlich ist. Fasse zusammen, was du darüber gelernt hast, benutze gerne auch weitere von mir nicht zur Verfügung gestellte Quellen. Mach dich also auch noch außerhalb dieser Seite auf die Suche nach neuen Seiten und Aspekten, die dieses Thema bereithält. Poste bitte deine Audiodatei hier auf diese Seite als Kommentar. Erkläre außerdem, warum die letzte Aufgabenstellung didaktisch wenig sinnvoll bzw. ziemlich sinnfrei sein kann. Viel bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, außer euch Spaß zu wünschen. Viel Spaß! Und weil's so schön ist...